Augen auf, News. Kein Blatt vor dem Mund. Ein gelungenes Gedicht von Günter Grass. Ein Artikel von susi.today.net. Anmerkung: Dieser Artikel richtet sich nicht gegen das israelische Volk, sondern gegen die Kriegshetze von Netanjahu und seine Verbrecher, der Knesset. Jeder Mensch, der nur einmal die israelische Regierung und ihre Machenschaften kritisiert, wird regelrecht von den Pressehuren der Kasachen als Antisemit beschimpft und es wird mal wieder die alte Holocaust-Keule herausgeholt. Das, was Günter Grass sagt, ist nichts anderes als die Wahrheit. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Solche mutigen Menschen müsste es mehr geben, damit endlich das ganze zionistische Lügengerüst zusammenfällt. Günter Grass hat ein Gedicht gegen den Atomtod geschrieben. Gegen den von israelischen Apartheidsregime womöglich geplanten Tod von Millionen unschuldigen Iranern und Arabern. Israel hat 264 Atombomben und will damit gegebenenfalls seinen angeblich feindlichen Nachbarn Iran auslöschen. Israel hat auch mehr als genügend Trägersysteme, Bomber und Raketen, um die israelischen Atombomben ins Ziel zu befördern. Das ist im Westen ein Tabu. Israel, ein Ländchen so groß wie Hessen, erhält jährlich 3 Milliarden Dollar an US-Subventionen für seine Streitkräfte und erpresst mit seinen Atombomben pausenlos mehr Geld vom Westen. Israels Aggressionsmaschine stützt sich auf eine riesige Panzerarmee mit 1000 Panzern, Merkava mit Rheinmetall-Glattrohrkanonen, geistiger Diebstahl an moderner deutscher Leopard-Panzertechnik. Blaupausen wurden via USA geklaut. Die hochmoderne israelische Luftwaffe mit hunderten modernster Kampfbomber vom US-Typ F-15, F-16 und die israelische Marine mit modernsten deutschen Dolphin-U-Booten. Die israelische Hightech-Killmaschine ist direkt nach den US-Streitkräften der russischen und chinesischen Armee einer der zerstörerischsten militärischen Angriffs- und Vernichtungsapparate weltweit. Der Iran hat weder Atombomben noch Trägersysteme. Trotzdem wird er von der bekannt rechtsextremistischen Militärjunta in Tel Aviv mit der totalen Vernichtung bedroht. Netanjahu, Barack und Lieberman leiden unter Wahnvorstellungen und könnten damit die ganze Welt in den nuklearen Abgrund reißen. Davor warnt uns Günter Grass und empfiehlt, keine nuklearfähigen deutschen U-Boote an Israel mehr zu liefern. Das darf der Dichter natürlich nicht. Die Zensur der Sieger ist hellwach. Gleichgeschaltet fällt die pro-israelische Riesenpropagandamaschine in Deutschland und im Rest des Westens mit der wie zu erwarten wüsten Antisemiten-Verleumdungskampagne über ihn her. Martin Walser hat in seiner Paulskirchenrede zur Moralkeule bekanntlich gesagt, Auschwitz eignet sich nicht dafür, Drohroutine zu werden. Jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel oder Moralkeule oder auch nur Pflichtübung. Seht euch die keulenschwingenden Sbirren der israelischen Rechtsextremisten in ZDF, ARD, N24, Bezahlfernsehen, Graumann, Friedmann, Broder, Herles etc. genau an. Wie sie schäumen und vor allem wer schäumt. Ist Wolfgang Herles nicht Züchter von Rassehühnern wie einst der rassistische Verbrecher Himmler? Und dann noch der Kokser Friedmann und sein Kollege Graumann vom Zentralrat der Juden e.V. Über die schweigt des Sängers Höflichkeit. Amnesty International fordert übrigens neben vielen anderen ernstzunehmenden NGOs schon lange die Verhängung eines Waffenembargos gegen Israel. Der UN-Generalsekretär Ban Ki-moon sollte seinen Worten endlich Taten folgen lassen. Die berechtigte Forderung der arabischen Staaten, insbesondere Ägyptens, nach einer atomwaffenfreien Zone im Nahosten muss endlich umgesetzt werden. Dazu muss Israel durch die Großmächte im UN-Sicherheitsrat, USA, Russland, China, gezwungen werden, atomar abzurüsten und alle seine Atomwaffen zu schreddern. Günter Grass schätzt die militärstrategische Situation im Nahen Osten völlig korrekt ein. Das kann man beim anerkannten unabhängigen Institut SIPRI in Stockholm oder beim renommierten Institut für internationale strategische Studien in London jederzeit nachlesen. Haben sich doch sogar CIA und Mossad intern unlängst darauf geeinigt, dass der Iran keine Atombombe baut, entgegen den seit 13 Jahren auf allen TV-Kanälen und in allen Zeitungen der globalen pro-israelischen Riesenmedienmaschine verkündeten Netanjahu und APEC-Propagandalügen. Wer in Deutschland trotzdem noch das Gegenteil behauptet, sollte nicht vergessen, dass nur der Schah einst Atombomben für sein diktatorisches Regime wollte und ausgerechnet Siemens dafür das Atomkraftwerk Bushehr lieferte. Ayatollah Khomeini verbot die Entwicklung der Bombe, weil die Atombombe für jeden gläubigen Muslim Teufelswerk ist. Die Ausrüstung der iranischen Luftwaffe, Marine und Armee ist so veraltet, dass die uralten Flugzeuge, Schiffe und Fahrzeuge aus US-Beständen vermutlich schon beim Start auseinanderfallen, falls die verrosteten Triebwerke und Motoren überhaupt noch einsetzen oder anspringen. Allein das rechtsextreme israelische Netanyahu-Regime droht unaufhörlich mit präventiven Schlägen gegen Teheran, um von seiner rassistisch brutalen Besetzung und Apartheidspolitik gegen die Palästinenser und von dem völkerrechtswidrigen Weiterbau sogenannter israelischer Siedlung auf geraubtem palästinensischem Land abzulenken. Seit gestern ist urplötzlich das iranische Satellitenfernsehen Press-TV in Deutschland nicht mehr aus dem All empfangbar. Sehr merkwürdig. Potenzielle Zeugen und sonstige kritische Beobachter werden ja gewöhnlich von den Herrschenden bereits im Vorfeld eines geplanten Angriffs beseitigt. Das Verscheuchen von Press-TV aus dem deutschen Fernsehäther ist ein deutliches Zeichen, wie weit die amerikanisch-israelischen Kriegsvorbereitungen gegen den Iran schon gediehen sind. Noch kann Press-TV im Internet verfolgt werden. Das Internet wird in Deutschland hoffentlich erst abgeschaltet, wenn die Prognosegrafiken zur Ankunft und zur Intensität des radioaktiven Fallout in Jetztzeit zu uns übertragen und ausgedruckt sind. Viel wahrscheinlicher ist allerdings, dass im Nahostkriegsfall alle einschlägigen Kommunikationsnetze, Medien und Nachrichtenkanäle plötzlich weg sind. In einem Nuklearkrieg ist sogar das Wetter geheim eingestuft. Vorsichtige Väter gehen jetzt schon mal Trinkwasser, Milchpulver, Lebensmittelkonserven und sonstige Utensilien für den eigenen Luftschutzkeller einkaufen. Konserven halten ja fast ewig. Wer weiß, wo demnächst die israelischen Atombomben einschlagen und wohin der Wind die radioaktiven Wolken vom Kriegsschauplatz Nahost weht. Das israelische Apartheidsregime mag Europa nicht, gelinde gesagt. Warum sollte die nukleare Präventivrache nicht an einem hohen christlichen Fest wie Ostern oder Pfingsten ohne Rücksicht auf etwaige Kollateralschäden im christlichen Abendland erfolgen? Wann kommt also das Jericho oder Armageddon an der Spitze der israelischen Mittelstreckenraketen aus den schönen, in Deutschland gebauten und an Israel quasi verschenkten Dolphin-U-Booten? Offiziell hat der Militärstratege Barak den israelischen Luftschlag auf den Iran auf Anfang 2013 verschoben. Barak, Lieberman und Netanyahu sind notorische Lügner. Deshalb muss in nächster Zeit wieder mal mit dem Schlimmsten gerechnet werden. Günter Grass warnt in der Süddeutschen Zeitung vor einem Krieg gegen Iran. In seinem Gedicht mit dem Titel »Was gesagt werden muss« fordert der Literatur-Nobelpreisträger, Israel dürfe keine deutschen U-Boote mehr bekommen. Das ist unter außen- und sicherheitspolitischen Gesichtspunkten sachlich völlig richtig. Die UN sollten sofort ein Waffenembargo und Sanktionen gegen die Machthaber und Zentralbanken aller Streithähne in Nahost verhängen, insbesondere auch gegen Israel. Schon wegen der geltenden Rüstungsexportrichtlinien, die der Beachtung der Menschenrechte im Endverbleibsland ein besonderes Gewicht beimessen, darf es keine weiteren deutschen Kriegs-U-Boote für Israel mehr geben. Die deutsche Bundesregierung ist an Gesetz und Recht gebunden. Notfalls muss sie von der Fraktion Die Linke verklagt werden. Das israelische Apartheidsregime tritt die Menschenrechte der Palästinenser ebenso mit Füßen. Hier das Gedicht von Günter Grass zum Konflikt zwischen Israel und Iran. Was gesagt werden muss. Warum schweige ich? Verschweige zu lange. Was offensichtlich ist und in Planspielen geübt wurde, an deren Ende als Überlebende wir allenfalls Fußnoten sind. Es ist das behauptete Recht auf den Erstschlag, der das von einem Maulhelden unterjochte und zum organisierten Jubel gelenkte iranische Volk auslöschen könnte, weil in dessen Machtbereich der Bau einer Atombombe vermutet wird. Doch warum untersage ich mir, jedes andere Land beim Namen zu nennen, in dem seit Jahren, wenn auch geheim gehalten, ein wachsend nukleares Potenzial verfügbar, aber außer Kontrolle, weil keiner Prüfung zugänglich ist? Das allgemeine Verschweigen dieses Tatbestandes, dem sich mein Schweigen untergeordnet hat, empfinde ich als belastende Lüge und Zwang, der Strafe in Aussicht stellt, sobald er missachtet wird. Das Verdikt Antisemitismus ist geläufig. Jetzt aber, weil aus meinem Land, das von ureigenen Verbrechen, die ohne Vergleich sind, mal um mal eingeholt und zur Rede gestellt wird, wiederum und rein geschäftsmäßig, wenn auch mit flinker Lippe als Wiedergutmachung deklariert, ein weiteres U-Boot nach Israel geliefert werden soll, dessen Spezialität darin besteht, alles vernichtende Sprengköpfe dorthin lenken zu können, wo die Existenz einer einzigen Atombombe unbewiesen ist, doch als Befürchtung von Beweiskraft sein will, sage ich, was gesagt werden muss. Warum aber schwieg ich es bislang? Weil ich meinte, meine Herkunft, die von nie zu tilgendem Makel behaftet ist, verbiete, diese Tatsache als ausgesprochene Wahrheit im Land Israel, dem ich verbunden bin und bleiben will, zuzumuten. Warum sage ich jetzt erst, gealtert und mit letzter Tinte, die Atommacht Israel gefährdet den ohnehin brüchigen Weltfrieden? Weil gesagt werden muss, was schon morgen zu spät sein könnte. Auch weil wir als Deutsche belastet genug Zulieferer eines Verbrechens werden könnten, das voraussehbar ist, weshalb unsere Mitschuld durch keine der üblichen Ausreden zu tilgen wäre. Und zugegeben, ich schweige nicht mehr, weil ich der Heuchelei des Westens überdrüssig bin. Zudem ist zu hoffen, es mögen sich viele vom Schweigen befreien, den Verursacher der erkennbaren Gefahr zum Verzicht auf Gewalt auffordern und gleichfalls darauf bestehen, dass eine unbehinderte und permanente Kontrolle des israelischen atomaren Potenzials und der iranischen Atomanlagen durch eine internationale Instanz von den Regierungen beider Länder zugelassen wird. Nur so ist allen, den Israelis und Palästinensern, mehr noch allen Menschen, die in dieser vom Wahn okkupierten Region dicht bei dicht verfeindet leben, und letztlich auch uns zu helfen.